muss ihm bin im Mund geworden. Ah, verdammt. Ich bin zuerst mal ein Schien runtergegangen. Entspannt. 7 nach 7 hab ich Zeit und geholt, ja, gespannt. Hab mir von den Leuten drin die Meinung geholt, ja, was sonst? Ja, ich rap jetzt wirklich langsam. Ich fang mal ganz gemütlich entspannt an. Immer schneller, immer besser wie ein Rapper. Immer stresser, fühle Song, ich bin ein echter Stecher und ein ganzer Fächer. Wann in den Ausschnitt schaust du jetzt Ausblick? Wann's dürft mit aufsetzt, aussetzt? Wann in der Brautweg kannst du sagen unglaublich? So wie oft geht's von mir. Ich will immer was iPhone, ich will immer mit Rants scrollen. Willst du immer nur heizen, doch ich seh immer nur bei. Von dieser Bitch, dieser Frau, die mich magisch an. Ich glaub, die mag mich, Mann, das heißt, was hab ich fun. Manche Raps, die nerven wie eine üble Fimose. Das geht am auf den Nerven wie multiple Sklerose. Orchitis, Zystitis, Kolpitis, Adnexitis. Glomerul ohne Fritis, Püel ohne Fritis. Manche Raps, die nerven wie eine üble Fimose. Das geht am auf den Nerven wie multiple Sklerose. Orchitis, Zystitis, Kolpitis, Adnexitis. Glomerul ohne Fritis, Püel ohne Fritis. Und jetzt steh da mit einer Chick in der Goschen. Ich verdiene mein Geld mit Rap, hab nix in der Tasche. Es ist kein Witz, ich bin soffen, ich brauch das heut. Ich muss mich zuhören für eine geraume Zeit. So viel Toten auf der Straße, was mich in der Kirsten willst, was der Gesicht an. Es gibt euch Kleider schießen, ist euch Rapper, dem ein Style flatter voll zum Spam. Und in meinem Herzen bleiben immer nur die alten Zeit. Du musst krank sein, wir haben, ich bin ein Zynisch. Alle diese Gangster machen Lieder und fühlen sich wie die geilsten Rapper, doch keiner mehr. Nicht das, was erreichen, sie haben kein Zeit, also mitgehen, als nicht was erreichen. Ich hab's auch vorhin schon gesagt, ja, scheiß auf diese Hunde, meine Ohrstecher rappt so wie kleine Burma. Und dann wache ich auf am nächsten Tag und krieg am Brief schon wieder ein Schnöck vorn, doch darüber schreibe ich kaliert. Manche Raps, die nerven wie eine üble Fimose. Das geht am auf den Nerven wie multiple Sklerose. Orchitis, Zystitis, Kolpitis, Adnexitis. Glomerul ohne Fritis, Püel ohne Fritis. Manche Raps, die nerven wie eine üble Fimose. Das geht am auf den Nerven wie multiple Sklerose. Ja, passt schon, das wird's mal schon steppert. Danke, servus.